1. Das Wort des Herrn wird ernüten mein gerichtet und entfehlt ein spezifisch Botschaft. 2. Du, Menschensohn, sollst verkünden, dass Gott, der Herr, dem Land Israel mitteilt, das End ist gekommen und betrifft nun all via Himmelsrichtungen des Lands. 3. Jetzt erreicht dich das End, denn ich werde meinen Zorn gegen dich richten, dich jemals deinem Verhalten beurteilen und dich für all dein abscheulichen Taten zur Rechenschaft ziehen. For ich werde kein Mitleid zeigen und kein Schonen gewahren, sondern dich die Konsequenzen deines Handelns spüren lassen, bis du erkennst, dass ich der Herr bin. 5. So spricht Gott, der Herr, ein Beispieloses Unheil nahet sich, das als Bischerdagewiesen in den Schatten stellt. 6. Das endist da, es ist erwacht und richtet sich nun direkt gegen dich, seine, y es unaufhaltsam nahe kommt. 7. Das Schicksal erreicht dich nun, Bewohner des Lands, denn der Tag der Bestürzung ist nah, und dem kein fröhlicher Gesang mehr auf den Bergen zu hören sein wird. 8. In Kurs wird ich meinen Grimm über dich ausschütten und meinen Zorn wollenden, in dem ich dich nach deinen Taten richte und dich für den Verge hen bestrafe. 9. Mein Orge wird nicht mitleidig blicken, noch wird ich nade wollten lassen, stattdessen wird ich dich jemals deinem Verhalten behandeln, damit erkennt, dass ich, der Herr, der Genich bin, der Straft. 10. Sei, der Tag des Gerichts ist gekommen, die Ungerechte keep Blut, der Hochmut sprost und die Straf nimmt bereits Gestalten. 11. Die Gewalt hat sich zu einer Root des Unrechts entwickelt, weshalb von ihrem Stolz und ihrem Reichtum nicht übrig bleiben werden niemandem sie trauert. 12. Die Zeit ist reif und der Tag naht, deshalb sollte sich der Körper nicht freuen und der Verkörper nicht trauen, die der Zorn Gottes über die gesamte Mensch hierin bricht. 13. Der Verkäufer wird seinen Besitz nicht zurückerhalten, selbst wenn Leben bleibt, denn die Vision gegen die gesamte Mensch ist unwiderruflich und niemand kann sich durch sein should retten. 14. Obwohl man die Trompete blast und als für den Kampf vorbereitet, sieht niemand in den Krieg, weil mein Zorn die gesamte Bevölkerung lahmt. 15. Draußen droht das Schwert, waren drinnen Pest und Hunger herrschen, wer auf dem Feld ist, stirbt durch Gewalt, und wer in der Stadt bleibt, wird von Krankheit und Hunger aufgesucht. 16. Falls einigent kommen sollten, werden sie in den Bergen y klagen torben sein, wobei jeder einzeln unter der Last seiner eigenen should leidet. 17. Vorentsetzen werden allhand kraftlos herabsinken und die Niedermenschen werden vor Angst so schwach y wasser werden. 18. Sie werden Trauerkleidung anliegen und von tiefem Schrecken erfüllt sein, waren Scham ihr Gesichter bedeckt und sie sich als Zeichen der Trauer das Haar scheren. 19. Silber werden sie auf die Straßen werfen und Gold als wertlosen Unrat betrachten, die Reichtum sie Tag des Gottlichen Zorns weder retten noch sattigen kann. 20. Aus ihrem praktischen Schmuck, auf den sie so stolz wären, fertigten sie abschulisch Gottesbilderen, weshalb ich diesen Besitz für sie in etwas unreins verwandeln word. 21. Ich word ihren Reichtum fremden zur Plunderung überlassen und in den gottlosesten Volken der Oder als Butte preisgeben, damit sie in entweihen. 22. Ich werde mir von ihnen abwenden, so dass Rober in mein Kospers Heiligtum eindringen und es durch ihre Anwesenheit entweihen können. 23. Bereitet die Ketten vor, denn das Land ist von Blutschuld gesegnet und die Stadt ist wohlstandig von Gewalt erfüllt. 24. Ich werde die grausamsten Völker herbeirufen, damit sie die Häuser besetzen, so wird ich dem Hochmut der Mächtigen ein entsetzen und ihre Heiligtümer entweihen. 25. Wenn die Angst sie überfällt, werden sie verzweifelt nach Frieden suchen, doch sie werden keinen Ausweg aus ihrer Lage finden. 26. Ein Unglück wird dem Nächsten folgen und ein Schreckensnachricht die Ander jagen, waren sie verjeblich prophetisch Visionen oder. Priesterlichen Rat suchen werden. 27. Der König wird trauen, der Furst wird in Verzweiflung versinken und das Einfach Volk wird vor Entsetzen gelahmt sein, ich wird sie nach ihrem eigenen Handeln richten, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin.